Erster im 11. Jahr, am ersten Tag des Monats, sprach der Herr zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er sagte, Menschensohn, Tyrus hat über Jerusalem gelacht, weil das Tor zu den Völkern nun zerbrochen ist und sie von dessen Ruin profitieren wollen. Dritter, deshalb sagt Gott, der Herr, dass er gegen Tyrus kämpfen wird, indem er viele Völker wie Meereswellen gegen die Stadt führt. Vierter, diese Völker werden die Mauern und Türme von Tyrus zerstören, während Gott selbst den Boden wegfegt, bis nur noch ein nackter Felsen bleibt. Fünfter, die Stadt wird mitten im Meer zu einem Ort werden, an dem Fischer ihre Netze trocknen, weil Gott es so entschieden hat. Sechster, auch die umliegenden Städte auf dem Festland werden durch das Schwert vernichtet, damit alle Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Siebter, Gott kündigt an, dass er den mächtigen König Nebukadnezar aus Babylon mit einem riesigen Heer von Norden her gegen Tyrus schicken wird. Achter, dieser König wird die Städte auf dem Land angreifen und Belagerungstürme sowie Wälle gegen die Stadt Tyrus errichten. Neunter, er wird mit schweren Geräten gegen die Mauern schlagen und die Türme mit seinen Eisenwerkzeugen vollständig zerstören. Zehnter, wenn seine Pferde in die Stadt eindringen, wird so viel Staub aufgewirbelt, dass er die ganze Stadt wie eine dunkle Wolke bedeckt. Elfter, die Hufe der Pferde werden alle Straßen zertrampeln, während die Soldaten das Volk töten und die stolzen Säulen der Stadt umstürzen. Zwölfter, die Feinde werden alle Schätze rauben, die Häuser zerstören und sogar die Steine und das Holz der Stadt ins Meer werfen. Dreizehnter, Gott wird dafür sorgen, dass die Musik und die Lieder in der Stadt für immer aufhören, so dass es dort ganz still wird. Vierzehntes, Tyrus wird zu einem kahlen Felsen und einem Platz für Fischernetze, der niemals wieder aufgebaut wird, weil der Herr es so gesagt hat. Fünfzehnter, Gott fragt, ob die Inseln nicht vor Schreck zittern werden, wenn sie das laute Geräusch des Untergangs und das Stöhnen der Sterbenden hören. Sechzehnter, alle Herrscher am Meer werden von ihren Thronen steigen, ihre prächtigen Kleider ablegen und vor Angst am Boden sitzen und zittern. 17. Sie werden ein trauriges Lied singen und fragen, wie die berühmte und mächtige Stadt so plötzlich aus dem Meer verschwinden konnte. 18. Am Tag des Falls werden die Bewohner der Inseln entsetzt sein, weil das Ende der Stadt Tyrus so schrecklich und endgültig ist. 19. Gott erklärt, dass er die Stadt verlassen und einsam machen wird, indem er die großen Wassermassen des Meeres über sie bringt. 20. Er wird die Stadt in die Tiefe zu den Toten schicken, damit sie nie wieder bewohnt wird oder im Land der Lebenden existiert. 21. Gott wird Tyrus ein plötzliches Ende bereiten, so dass man die Stadt zwar suchen wird, sie aber in Ewigkeit niemals mehr finden kann.